Willkommen, Fernsprecher Friedrichstraße 34 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Flyer mit der Aufschrift Paragraph 129a Terror per Gesetz. Weg mit dem Schnüffelparagraphen 129a. Und dann ist eine Silhouette von Herrn Schäuble zu sehen, mit dem Augenbalken, mit einem Augenbalken, wo drauf steht selber Terror. Und dann da unten drunter steht unter dem Herrn Schäuble Nein zu Überwachungsstaat und Kontrollgesellschaft. Demo am 22. September 2007 um 14:30 Uhr Pariser Platz. Und das Ganze ist eine Aktion der antifaschistischen Linken Berlin. Auf der Rückseite ist dann noch eine Erklärung der antifaschistischen Linken aufgeführt, die mit dem Aufruf endet, hinein in den antikapitalistischen Block. Ja, ansonsten hier in der Friedrichstraße soweit alles ruhig. Einige Hinweisschilder, die darauf hinweisen, dass die GASAK und Vattenfall am 26.09. zwischen 10 und 12 Uhr den Strom bzw. das Gas abwesen kommen. Ja, also hier keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.